Das Sour Rice Restaurant Pyongyang wurde am 6. September in Betrieb genommen. An der feierlichen Einweihung nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Belegschaft des Restaurants und die Hauptstädte teil. Die Partei der Arbeit Koreas hat dafür gesorgt, für ein besseres und zivilisiertes Leben des Volkes, diese gastronomische Stätte zu errichten.